E. Guten Tag, ihr Lieben. Hier ist Veronika. Ihr wisst ja, am Donnerstag ist mein Geburtstag. Deshalb möchte ich am Samstag eine Party machen. Ich lade euch ein. Am Samstag um 7:30 bei mir. Ist das okay? Ich rufe morgen noch einmal an. Tschüss.